Euphorie, zerfließt in Gier nach Hoffnung, umgarnt die Blasphemie. Geblendet durch den Schein von kaltem Licht allein, das Einzige, was zählt, ist die Maske, wenn sie fällt. Sage ja, sie der Schattenwelt, in der das Dunkle sich erhebt. Sage ja, zu der Einsamkeit, die sich in deine Seele quält. Sage ja, zu dem Ring, in dem das Morgenrot versinkt. Mit jedem Atemzug, das Schicksal der Erlösung gibt die Vergangenheit zurück. Umhüllt durch Trug und Schein von blindem Licht allein, das Einzige, was zählt, ist die Maske, wenn sie fällt. Sage ja, zieh der Schatten weg, das Dunkle sich erhebt. Sage ja zu der Einsamkeit, die sich in deine Seele quält. Sage ja zu dem Ring, in dem das Morgenrot versinkt. Sage ja zu der Saat, die sich an deiner Liebe stillt. Shut up.